Kundgabe 2444. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.8.1942. Nichterkennen des Unrechtes. Eintreten für Recht. Die Verblendung der Menschen geht so weit, dass sie nicht mehr zu unterscheiden vermögen, wo das Recht aufhört und die Ungerechtigkeit beginnt. Ein jeder Mensch urteilt nach seinem Empfinden. Und dieses Empfinden entspricht seinem Lebenswandel, seiner inneren Gesinnung und seiner Einstellung zu Gott und der Welt. Es ist das eine die Folge des anderen. Es ist das Leben des Menschen ausschlaggebend, wie er das Handeln des Mitmenschen beurteilt. Und folglich wird das Unrecht nicht mehr als solches erkannt und verabscheut, sondern es wird geduldet und gutgeheißen, denn es lebt die Menschheit nicht mehr dem göttlichen Willen entsprechend, sondern sie wandelt ihren Weg weit ab von den Geboten Gottes, von den Geboten der Liebe. So sie aber darauf hingewiesen wird, die Gebote Gottes zu erfüllen, wird selbst dieser Hinweis als Unrecht angesehen, während der Mensch offene Ungerechtigkeiten ausüben kann, ohne Missbilligung der Mitmenschen. Und jene werden verurteilt und öffentlich gebrandmarkt. Und das ist das verkehrte Denken der Menschen, das Abweichen vom rechten Pfade. Der rechtlich Denkende aber wird sein Recht nicht mehr verteidigen können. Er wird sich beugen müssen, so wie er die irdische Gewalt fürchtet. Und doch soll er sich nicht beirren lassen. Er soll tun und reden, was ihm sein Herz gebietet. Er soll wissen, dass, so er für Recht und Gerechtigkeit streitet, er für Gott sich einsetzt, der selbst das gerechteste Wesen ist und das Gleiche auch von den Menschen fordert. Er soll wissen, dass sein Schweigen gleich ist dem Dulden der Ungerechtigkeit, dass er reden muss, so er dadurch Ungerechtigkeiten verhindern kann. Er darf sich auch nicht zurückschrecken lassen von Drohungen der Welt, wo es gilt, die Seele der Mitmenschen zu bewahren vor Irrtum oder falschen Belehrungen. Denn diese haben wieder unzählige falsche oder ungerechte Handlungen zur Folge. Recht ist alles, was der Mensch vor Gott verantworten kann oder was ihm sein Gewissen bei strengster Selbstkritik erlaubt. Wer aber Gott selbst als Richter über sich, über sein Handeln und Denken anerkennt, den wird auch die Stimme des Gewissens recht leiten, die Gott als Mahner und Warner einem jeden Menschen ins Herz gelegt hat. Amen.